Loll, Rotfel, Vollack, ATM, BBL, AFK, CU, DAO, EOD, FUBAR, GG, HDF, UD, AIM, HO, KB, LM, AO, MEMOTD, ONG, AIM, OT, PLONK, PAW, POV, QFT, RTFM, SNAFU, TOFU, UTFSE, WUT, WEWFM, YMMVZ, OMG. Na, wann hast du das letzte Mal die Sonne gesehen? Und Mutti, dein Essen steht schon seit Wochen auf dem Tisch. Doch du schläfst den ganzen Tag. Und nachts sitzt du vor deinem Computer. Rasieren könntest du dich mal wieder, denn deine Haare sind speckig und verfilzt und du riechst ein wenig streng. Gut, die Dusche ist einfach zu weit weg vom Computer. Schon klar. Und seit der Installation des Kippenautomaten in deinem Kinderzimmer setzt du sowieso nur noch zum Kacken den Fuß vor die Türe. Die Pizzaschachteln stapeln sich neben deinem Bett und deine Freundin, die müsste eigentlich auch hier irgendwo stecken, oder? Doch du hast sie seit Monaten nicht mehr gesehen. So kann's gehen. Tja. Lol. Vollack ATM.